NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Hören Sie heute den ersten Teil des zweiteiligen Kriminalhörspiels »Kein Tag für Helden« nach dem Roman von Christoph Ernst. Darin sieht sich der Schriftsteller Walter Weiden einer Rufmordkampagne ausgesetzt. Er wird mit einem Plagiatsvorwurf erpresst. Inszeniert von Ulrich Lampen, die Musik komponierte Hans Schüttler. Sie nahmen die Hochbahn. Die Trasse führte unten am Hafen entlang, vorbei an den Docks, Schleppern und Barkassen, verschwand unter der Erde und verlief dann ein Stück neben einem der vielen Kanäle. Wie schön es hier ist. Großzügige Etagenhäuser mit reich geschmückten Jugendstilfassaden vermittelten eine Ahnung davon, wie die Stadt vor dem Krieg ausgesehen hatte. An der Haltestelle Hohe Luft stiegen sie aus. Jetzt seien es nur noch ein paar Schritte, sagte ihr Begleiter. Es sind über 10 Jahre. Gleich würde sie den Fremden treffen, den Einsiedler, der ihren Mann angeblich gekannt hatte. Er war ihm damals in Polen begegnet, im Lager. Das wusste sie von dem Mann, der neben ihr ging. 10 Jahre, 10 Monate und 13 Tage. Ihr war übel vor Nervosität. Dort drüben müsse es sein, sagte ihr Begleiter und wies auf eine Trümmerlandschaft. Sie nahmen einen Trampelpfad durch die Schuttberge. Abgerissene Stahlträger ragten wie verstümmelte Finger ins Leere. Grotesk verzogene Rohrleichen, geborstene Ziegel, Kachelscherben, halbe Küchenwände, verkohltes Holz, ein zerquetschter Kinderwagen, Birkenschößlinge und Gestrüpp. Ich habe gewusst, dass ich dich eines Tages finden werde. Keine Sekunde habe ich daran gezweifelt. Ihr Begleiter ging noch immer hinter ihr. Dann sagte er, sie seien da. Er muss sich irren. Da ist doch nirgendwo eine bewohnte Behausung. Sie drehte sich eine halbe Sekunde zu spät um. Ihr Begleiter trug jetzt dünne, glatte Lederhandschuhe. Sie stand unterhalb von ihm, am Rand einer Grube, von wo es kein Entrinnen gab. Genauso haben sie es auch bei ihm gemacht. Wie absurd. Kein Tag für Helden. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Christoph Ernst. 1. Teil. Oh, Löwen, Reiher und Enten. Über den Wipfeln des Werders. Ein Milan. Seit wir von Hamburg aufs Land gezogen sind, gehe ich nach dem Wachwerden oft ans Wasser. Manchmal, wenn Conny noch schläft, schnappe ich mir unsere 1-jährige Tochter Anna und den Hund, radle zum Steg und mache das alte Kanu klar. Wie still es ist. Wie friedlich. Honigfarbenes Licht. Dunstschleier über dem Schilfsaum. Die Natur scheint intakt. Jung. Unberührt. Uralt. Als Conny zum ersten Mal unser neues Zuhause in Augenschein nahm, jauchzte sie verzückt. Endlich waren wir der Großstadt entkommen. Spreche ich mit Jakob Fabian? Ja. Mein Name ist Valerie Weiden. Ich bin die Frau von Walter Weiden, dem Schriftsteller. Verzeihen Sie den Überfall zu so früher Stunde, aber in Ihrem Büro läuft nur die Ansage. Und worum geht's denn? Können Sie sich 3 oder 4 Tage freinehmen? Ab wann? Sofort. Est-ce que vous pourriez imaginer de faire des recherches en France? Vorstellen kann ich mir vieles. Was soll ich denn recherchieren? Das erkläre ich Ihnen lieber persönlich. Am besten, Sie kommen bei uns vorbei. Wir wohnen in Güster. Das ist ja nicht weit von Ihnen. Okay. 600 pro Tag, zuzüglich Spesen und Mehrwertsteuer. Violette Stockrosen, rumpeliges Kopfsteinpflaster, wettergebleichte Scheune, 2 kleine Holzschuppen und ein Bauernhaus aus Lehmfachwerk. Berankt mit wildem Wein und rosa Klematis. Die Weidens wohnten außerhalb des Ortes. Na, Junge? Du siehst ja struppig aus. Ein afghanischer Hirtenhund. Er scheint sie zu mögen. Valerie Weiden war eine schlanke, hochgewachsene Frau. Ihr Händedruck überraschend fest. Schön, dass Sie da sind. Weiden kommt auch gleich. Sie führte mich ins Haus, in einen angenehm temperierten Raum, dessen Einrichtung erlesenen Geschmack verriet. Bitte, nehmen Sie Platz. Ein Wasser? Das hier kam vor 2 Tagen mit der Post. Was ist das? Eines der hinteren Kapitel aus den Blüten der Pandora. Ich überflog die ersten Seiten des Konvoluts. Ein Mann am Hafen von Marseille. Ein jüdischer Flüchtling, ein Ausgebürgerter, der das Exil nicht mehr erträgt. Er will sie schon umbringen, da reißt ihn seine Geliebte in ihre Arme und also ins Leben zurück. Klingt dramatisch. Weidens Buch erschien 1957 bei Dörling. Der Text, der vor Ihnen liegt, entstand angeblich bereits 1940. Vor Ihnen liegt eine Fälschung, die den Eindruck erwecken soll, die Blüten stammten nicht aus Weidens Feder. Und dies kam ebenfalls mit der Post. Der Brief war an Walter Weiden adressiert. Der beiliegende Textauszug dürfte Ihnen bekannt sein. Er ist datiert auf den Herbst 1940. Verfasst hat ihn Erich Weiß, der nach Auschwitz deportiert wurde. Sie haben sich ein halbes Jahrhundert lang mit dem geistigen Eigentum eines Ermordeten geschmückt. Wir fordern Sie auf, an die Öffentlichkeit zu treten und den eigentlichen Urheber zu benennen. Sonst werden wir die Welt über Ihren Betrug aufklären. Wie genau, erfahren Sie ab Ende des Monats unter www.weidenweiß-blütenlüge.com. Im Herbst zu seinem 80. Geburtstag bringt der Dörling Verlag Weidens Werkausgabe heraus. Kann er die Anschuldigung nicht entkräften? Wie Sie wissen, sind die Blüten der Pandora sein bedeutendstes Werk. Es gibt Anwälte, die auf Verleumdungsklagen spezialisiert sind. Die Fälschung ist verteufelt gut gemacht. Der Hausherr stand mit einem Glas bernsteinfarbener Flüssigkeit in der Tür. Sie sind also der famose Detektiv. Warum schalten Sie nicht die Polizei ein, Herr Weiden? Die versteht sich zu gut mit der Presse. Er sah gut 20 Jahre jünger aus, als er in seinem Pass ausgewiesen war. Fast 2 Meter groß, breitschultrig, mit schlohweißen Locken und einem respektheischenden, an einen griechischen Gott gemahnenden Vollbart. Wer war dieser Erich Weiß? Ein bekannter Schriftsteller aus Hamburg. Gleich nach der Machtergreifung kam er wegen seiner Haltung und jüdischen Herkunft auf den Index. Nach seiner Ausbürgerung ging er nach Prag, später ist er dann über Österreich und die Schweiz nach Marseille geflohen. Woher wussten Sie von ihm? Ein Kollege hat mir von ihm erzählt. Die beiden waren in Les Milles interniert. Ein Lager unweit von Marseille, soviel ich weiß. Korrekt. Weiß hatte sich ja entschlossen, in Marseille zu bleiben. Ungewöhnlich. Die meisten Flüchtlinge wollten weg aus Marseille. Weiß blieb. Der Liebe wegen. Wegen Chantal Monti. Geht es um ihren Nachlass? Nicht direkt. Ihre Spur hat sich verloren. Sie haben sie gesucht? Weiden erhob sich, packte eine halbvolle Flasche Jim Beam und goss sich nach. Sicher. Chantal war Sängerin und hat oft in den Cafés gesungen. Im Übrigen war sie im Widerstand, wie auch Weiß. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Bei einem konspirativen Treffen ist er aufgeflogen. Man hat ihn dann deportiert. Sie konnte fliehen. Und all das haben Sie in Ihrem Roman verarbeitet? Bei mir endet die Geschichte in Marseille, nach seiner 2. Lagerhaft. Die beiden entschließen sich, aufs Land zu gehen. Was aus ihnen wird, bleibt offen. Wer hat Interesse an einer Rufmordkampagne? Diverse Leute denunzieren mich schon seit Jahren als Trivialschmierfinken. Angeblich habe ich seit den Blüten der Pandora nichts Gescheites mehr geschrieben. Ist es eine Anspielung auf Rudolf Katzenstein, den Kritiker? Unter anderem. Ich könnte mir vorstellen, dass Katzenstein persönliche Animositäten hegt, aber gleich eine Rufmordkampagne? Sicher, die Podiumsdiskussion im Fernsehen damals verlief mehr als hitzig. Sein wutschnaubender Abgang hatte nachgerade Stil. Hut ab, Herr Fabian. Dann erinnern Sie sich gewiss auch noch an das Thema der Diskussion. Verdrängung und kollektives Gedächtnis. Ich habe mir erlaubt, meinem Ekel angesichts der Verlogenheit westdeutscher Tabukultur Luft zu machen. Diese ganze Heuchelei. Deutschland gedenkt der Opfer des Rassenwahns. Wissen Sie, so eine tränengeschmückte kollektive Trauer ist in etwa so aufrichtig wie der staatlich verordnete Antifaschismus in der DDR. Trauern ist Privatsache. Naja, jedenfalls ging es hart zur Sache. Und dann habe ich auch noch so einen Satz gesagt wie: Die Kinder, die bei Luftangriffen umgekommen sind, sind doch genauso unschuldig wie die, die man in den Gaskammern ermordet hat. Ich glaube, das war der entscheidende Fehler. Zugegeben, keine zartfühlende Äußerung gegenüber jemandem, dessen Familie nach Lodz verschleppt worden ist. Dass Katzenstein Jude ist, wusste ich. Das mit seiner Familie war mir aber nicht bekannt. Sie sind fast alle umgekommen. Im Übrigen ist Katzenstein selbst Teil des Problems. Er besitzt ein Doppel der Kopie. Die Kopien sind bei ihm sogar eher eingegangen als bei uns. Er hat dann umgehend meinen Verleger, Meinhard Dörling, kontaktiert und von ihm verlangt, dass er die Sache aufklärt. Laut Katzenstein ist der Textauszug im Nachlass einer Henriette Duchamp aufgetaucht. Sie soll eng mit Chantal Monty befreundet gewesen sein. Eine Studienkollegin von mir, Hannah Wagg, sie ist Germanistin an der Universität von Aix, hat recherchiert. Diese Henriette Duchamp war tatsächlich mit Chantal befreundet. Sie meinen, das Skript stammt tatsächlich aus Ihrem Nachlass? Natürlich nicht. Das müssen wir beweisen. Warum beauftragen Sie keine Agentur vor Ort? Die können die deutschen Papiere nicht lesen. Und warum übernimmt das nicht Ihre Freundin, diese... Hannah Wag. Sie werden sie kennenlernen. Sie wird sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Hier ist Ihr Ticket, Herr Fabian. Ihr Flug geht kurz nach 4 und hier sind die Kopien sämtlicher Dokumente. Dörling erwartet Sie heute Nachmittag. Viel Erfolg. Fuck! Ich hatte es gerade noch bis ins Auto geschafft, bevor der Guss so richtig einsetzte. Oh. Sortier dich, Junge. Die andere Seite des Kanals ertrank in Grau. Die Scheune und das Haus waren nur noch Schemen. Der Regen flutete das Gras, tanzte gurgelnd über den zur Wasserwüste verwandelten Hof. Weiden ist zu durstig. Er ist ein Trinker. Schweine erkennen sich am Gang. Obwohl, er sieht noch zu gut aus. Würde er das regelmäßig veranstalten, wäre er längst tot. Es sei denn, er ist erst kürzlich wieder ins Glas gepurzelt. Es steht einiges für ihn auf dem Spiel. Bemerkenswert war auch, dass seine Frau die Tür zu dem verführerischen Schränkchen sperrangelweit offen stehen ließ, sodass Johnny Walker und Jim Beam uns ständig angrenzen. Keiner, der aussteigt, ist je geheilt. Das ist die Wahrheit. Ich dachte an Weidens Auftritt in Hamburg. Eine Kundgebung zum NATO-Doppelbeschluss. Tausende drängten sich auf den Straßen. Damals war er so um die 50. Es war das erste und einzige Mal, dass ich ihn live erlebte. Weiden überragte alle, die auf der Tribüne standen, auch intellektuell. Er war brillant, bissig und böse. Zu böse für den Geschmack der meisten. Er stand allein, bereit, es Zehntausenden zu zeigen. Diesem Mann wäre ich gerne wieder begegnet. Begegnet war ich einem, der sich hinter einer Mauer aus Arroganz verkroch und ständig Sprit nachschütten musste, damit die Fassade hielt. Und jetzt auch noch Dörling. Der Tag wird lang. Wie nett, dass Sie sich herbemüht haben. Tut mir leid, Ihnen solche Umstände zu bereiten. Dörlings Verlag befand sich am Westrand von Winterhude. Er war in einer dreistöckigen Villa aus dem 19. Jahrhundert untergebracht, fast auf der Ecke zum Leinpfad. Die Villa hat mal einem jüdischen Bankier gehört. Mein Vater hat sie Anfang der 30er Jahre gekauft. Vor der Machtergreifung. Meinhard Dörling hatte was von einem Grand Seigneur. Aber er war nervös. Darüber konnten auch Nonchalance und Eleganz nicht hinwegtäuschen. Er hatte gleich seinen ganzen Clan aufgefahren, was für die Bedeutung sprach, die er der ganzen Angelegenheit zumaß. Unser gesamter Auftritt bei der Buchmesse ist auf Weidens Werkausgabe ausgerichtet. Wir legen mit einer hohen Auflage los. Wenn uns das wegbricht, wird's richtig unangenehm. Dummerweise stehen alle Bände unter demselben Motto. Wir können den Roman also nicht mehr aus der Serie herausnehmen. Folglich laufen wir Gefahr, auf teuerstem Altpapier sitzen zu bleiben. Das ist hier irrelevant, Markus. Verrat mir mal, liebes Schwesterherz, wer sich 10 Bände weiter Weiden ans Bein bindet. Freiwillig, meine ich. Leute, die lesen. Der alte Dörling wirkte tönern. erschöpft von einem Familienkonflikt, der sicher lange schon schwelte. Ich lege für Weiden die Hand ins Feuer. Aber wie soll ich beweisen, dass er tatsächlich der Autor ist? Haben Sie sich schon mal überlegt, mehrere Detektive auf die Sache anzusetzen? Weiden wünscht, dass alles in einer Hand bleibt. Fahren Sie wenigstens zweigleisig. Die Kripo hat weit bessere Ressourcen als jede Detektei. Die Kripo können wir immer noch einschalten. Dörlings Schwiegersohn, Jan-Peter Heinzen, lächelte mir glatt zu. Er trug als einziger im Raum Krawatte. Allzu offensiv mit den Vorwürfen umzugehen, wäre unklug. Das heißt im Klartext? Dass Sie damit nicht hausieren gehen. Wir haben einen einzigen Detektiv auf die Sache angesetzt. Weiden befürchtet ein Leck gegenüber der Presse. Hier geht's um Diskretion, Herr Fabian. Keiner hier im Raum zweifelt an Weidens Urheberschaft. Wir wollen nur nicht unnötig Porzellan zerschlagen. Gehen Sie behutsam vor. Sie sind unabhängig. Finden Sie heraus, wer das Typoskript verschickt hat. Das ist Ihr Auftrag. Wie Sie das machen, bleibt Ihnen überlassen. Du kommst also nicht. Conny war mit Anna für ein verlängertes Wochenende zu einer Freundin nach Berlin gefahren. Ich sollte nachkommen, so war es geplant. Jetzt hatte ich anders entschieden. Und wann bist du von deinem wunderbaren Trip zurück? Auftrag, Conny. Und zurück bin ich vielleicht schon am Sonntag, falls es ein Reinfall wird. Bei unserer augenblicklichen Finanzlage konnte ich es mir nicht leisten, einen Auftrag abzulehnen. Grüß das Mittelmeer von mir. Jetzt sei nicht zickig. Soll ich dir was mitbringen? Die leckeren Aniskekse vielleicht, die uns Melanie geschenkt hat, als sie von Reinhard kam. Der lebt übrigens immer noch in Marseille. Ich besorge dir seine Adresse. Bemühe dich nicht. Melanie war eine Bekannte aus Connys Selbsthilfegruppe Tagen. Ein misshandeltes Geschöpf, das heute mit Freundin und 5 Hunden im alten Land lebt. Ihr Bruder Reinhard dagegen startete eine Karriere im Rotlichtmilieu und wurde wegen Auftragsmords eingebuchtet. Reinhard hat glänzende Verbindungen da unten. Sag mal, wieso bist du so scharf darauf, mich mit ihm zu verkuppeln? Du bist dann nicht so auf diese Literaturwissenschaftlerin angewiesen. Wahrscheinlich ist sie bucklig und hinter 8 Dioptringläsern versteckt. Würde dich das abschrecken? Hast du vielleicht selbst gerade jemanden kennengelernt? Wenn du mich auch so schnöde versetzt. Ich bin bloß pflichtbewusst. Mich treibt die Sorge um Frau und Kind. Lüg leiser. Also, welches Mitbringsel? Denk dir was aus. Du bist doch sonst fantasievoll. Jedenfalls mag ich nicht nur Rosen vom Supermarkt. Du sehnst dich nach mehr Romantik. Wisch das nicht so weg. Wir sind klamm. Wir nagen nicht am Hungertuch. Du hättest Weiden vorschlagen können, erst Anfang der Woche zu fliegen. Der Job bringt Geld. Außerdem hatten die schon für mich gebucht. Das sollte ich mich mal trauen. Der Flughafen von Marseille liegt ungefähr 20 Kilometer nordwestlich der Stadt, in Marignan, am Étang de Berre, einer haffartigen Bucht. Sie ist durch einen schmalen Naturkanal mit dem Meer verbunden und umgeben von schilfigem Marschland, Sümpfen und Ölraffinerien, deren silberne Tanks beim Anflug in der Sonne tanzten. Gut geheizt hier. Auf dem Parkplatz der Autovermietung wartete ein Citroën auf mich, der mich durch die überraschend grünen Hügel nach Aix schaukelte. Hanna Waag wohnte am unteren Teil eines Hügels, oberhalb der Altstadt, hinter einer knapp 2 Meter hohen Mauer, durch die eine schmale Metallpforte mit schmiedeeiserner Krone führte. Herr Fabian, ich habe Sie schon erwartet. Hoppla, auf diesen Anblick war ich nicht vorbereitet. Ihr Hotel ist gleich um die Ecke. Wollen Sie Ihre Sachen sofort dorthin bringen oder erst ein Glas Eistee mit mir trinken? Sie sehen mitgenommen aus. Wir setzten uns in den Garten. Als Hanna Waag vor mir die 3 Stufen zur Terrasse hochging, um den Eistee zu holen, klebten meine Blicke an ihrem Gesäß. Conny würde das gar nicht gefallen. Aber die Luft ist mild und Conny weit weg. Nehmen Sie Zitrone? Gerne. Ursprünglich kam Hanna Waag aus Frankfurt. Das Studium hatte sie dann nach Aix verschlagen. Geblieben war sie wegen eines Mannes. Die alte Geschichte. Nach der Promotion hat man mir eine Stelle an der Uni angeboten. Ich habe angenommen. Das ist 10 Jahre her. Woher kennen Sie Valerie Weiden? Durch das Studium. Wir haben hier in Aix eine Weile zusammen gewohnt. Ist Ihnen Erich Weiß ein Begriff? Sicher. Mein Promotionsthema war Feuchtfangers Exil in Sanary. Und Weiß? Haben Sie von ihm auch was gelesen? Zu wenig, um ihn als Autor einschätzen zu können. Aber er scheint zu denen zu gehören, die am Exil fast zerbrochen sind. Wie sind Sie auf die Adresse von Henria Duchamp gestoßen? Übers Telefonverzeichnis, völlig unkompliziert. Sie wohnte zuletzt in einem Altersheim am Rande der Altstadt, keine 10 Minuten von hier. Wenn Sie wollen, gehen wir gleich mal rüber. Haben Sie sich schon nach Ihrem Nachlass erkundigt? Nein. Ich nehme an, dass er dort noch ist oder man uns zumindest sagen kann, wo er sich jetzt befindet. Wie kommen Sie darauf, dass man uns da so einfach ranlässt? Weil ich ein Schreiben von der Universität habe, vom Dekan höchstpersönlich unterzeichnet, das mein wissenschaftliches Interesse an den Papieren von Henria Duchamp ausweist. Hatte Henria irgendwelche Erben? Sie war verwitwet. Wann ist sie gestorben? Am 23. April. Lange her. Wenn es keine Angehörigen gibt, haben die Behörden ihre Hinterlassenschaft möglicherweise längst entsorgt. Dann nix wie ins Heim. Geben Sie mir 2 Minuten. Und nehmen Sie sich noch was von dem Eistee. Ich sah ihr nach. Pass auf dich auf, Junge. Die Braut ist nicht ohne. Kannten Sie Henria Duchamp? Sie sehen aus wie ein Gestapo-Mann. Im Heim trafen wir auf Madame Renard, die sich nach anfänglicher Abwehr auf ein Gespräch mit uns einließ. Ich bin hier, um die Wahrheit über Erich Weiß rauszufinden. Er war Schriftsteller. Wir vermuten, seine Geliebte, Chantal Monti, hatte Dokumente von ihm, die sich in Henrias Nachlass befinden müssen. Was genau wissen Sie von Chantal? Nur, dass sie Weiß versteckt hat und mit ihm im Widerstand war. Ich war ja selbst in der Resistance. Ich kannte Chantal vor allem aus Erzählungen von Henria. Und Weiß, er muss nach dem Einmarsch und dem Lager entsetzlich deprimiert gewesen sein. Verzweifelt eben. Chantal hat ihn wieder aufgerichtet. Die beiden haben Seite an Seite gekämpft. Die Erinnerung verjüngte sie. Ihre Augen glänzten. Das Eis war gebrochen. Wissen Sie, dass Weiß ihr eigentlich das Leben gerettet hat? Nach seiner Verhaftung müssen sie ihn tagelang gefoltert haben. Aber er hat nichts verraten. Nur deshalb konnte sich Chantal mit ihrer Gruppe in die Berge absetzen. Richtig couragiert war sie. Unerschrocken. Sie hatte ihr Maschinengewehr sogar mit aufs Feld geschleppt. Und im Lavendelversteck, mit dem hat sie 3 Spitzel der Miliz zur Strecke gebracht, nachdem die mehr als die Hälfte ihrer Gruppe haben hochgehen lassen. Das hört sich alles nicht an wie aus zweiter Hand. Geschieht Ihnen recht. Den Verrätern. Wissen Sie, Chantal war Querulantin. Sie hat nie Ruhe gegeben. Jahrelang hat sie nach Weiß gesucht. Über das Rote Kreuz hat sie erfahren, dass er in ein Todeslager nach Polen geschafft worden war. Aber daran glaubte sie nie. Sie war überzeugt davon, dass er noch lebt. Und wollte ihn suchen. Der hatte sich richtig festgebissen. Anfang der 50er ist sie dann plötzlich verschwunden. Was heißt verschwunden? Einfach so? Und sie ist nie wieder aufgetaucht. Henria glaubte nicht daran, dass sie sich so einfach aus dem Staub gemacht hätte. Sie hätte doch ihren kleinen Sohn nie zurückgelassen. Chantal hatte einen kleinen Sohn? Von Weiß? Von Weiß. Das Kind kam im 2. oder 3. Kriegsjahr zur Welt. Sie hat es zu Verwandten in Pflege gegeben, um es nicht unnötig zu gefährden. Offiziell war sogar eine andere die Mutter. Für den Fall, dass Chantal gefasst würde. Und nach der Befreiung? Sie ließ ihn dort, es ging ihm gut. War damals halt eine andere Zeit. Wissen Sie, wie der Junge heißt? Keine Ahnung, ich weiß nicht einmal, ob er noch lebt. Es gibt keine Dokumente. Henria hatte bloß ein paar Fotos, die sind jetzt vermutlich bei ihrer Schwester. Wir waren schon im Gehen begriffen, als mich Celeste, die eine Hand auf den Rollator gestützt, am Arm zurückhielt. Eines noch. Ich bin Chantal ein einziges Mal persönlich begegnet. August 1944. Am Place de l'Hôtel de Ville. als die Amerikaner einrückten und das große Reinemachen begann. Man hatte da ein paar Dutzend Frauen zusammengetrieben. Soldatenliebchen, die sich mit den Deutschen eingelassen hatten. Ich weiß es noch, als wäre es gestern passiert. Ihre Köpfe waren geschoren, sie wurden beschimpft und angespuckt. Da taucht plötzlich diese Partisanin auf und stellt sich vor ihnen auf. Lasst sie in Frieden, ruft sie. Die Faschisten müsst ihr bestrafen, nicht sie. Ich habe gegen die Nazis gekämpft, nicht gegen die Liebe. Und dann hat sie erzählt, dass jemand selbst Deutscher war, fliehen musste und im Widerstand war. Ein Kollaborateur habe ihn verraten. Ein Franzose. Wer von euch zu feige war, gegen die Besatzer aufzustehen und sich dafür nun an diesen Frauen rächt, ist 100-mal schlechter als sie. Er verdient die Freiheit nicht, für die andere gestorben sind. Das hat sie gesagt. Und auf einmal war es still. Die Menge trat zurück und ließ die Frauen gehen. Das war Chantal. Leben Sie wohl, Madame Renard. Während Celeste noch von der jungen Frau sprach, die sich dem Lynchmob entgegenstellte, waren Bilder durch meinen Kopf geschwirrt. Ein müder Krieger, ein Nachzügler, ein Greis von 23, auf einem Bauernhof in der Normandie. Mein Vater. Er bittet eine Frau um Wasser. Sie bringt ihm Milch und Brot. Plötzlich kommen drei Männer rein. Einer der Männer nimmt sein Gewehr, lädt durch und hält den Lauf auf ihn. Da fängt die Frau an zu schreien. Sie reißt dem Mann das Gewehr aus der Hand und ohrfeigt ihn. Sie hat dich gerettet. Fürs Leben entscheiden musstest du dich selbst. Auf einmal wusste ich es. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss die Sache aufklären. Um Chantals Willen. Aber auch um meinetwillen. Mein Vater war ab Frühjahr 1944 in der Normandie. Aber bloß als Soldat. Was heißt bloß? Das war sein persönlicher Beitrag zum Erhalt der Nazi-Herrschaft. Haben Sie deswegen ein schlechtes Gewissen? Er hatte eins. Zu Recht. Und Sie? Ich kann zumindest nachvollziehen, wieso mich Celeste nicht auf Anhieb mochte. Was wissen Sie über den Dörling-Verlag? Nur, dass er klein ist und einen guten Ruf hat. Einen sehr guten sogar. Das war aber nicht immer so. Er hatte eine Reihe über Nazi-Verbrechen publiziert, die heftige Kontroversen ausgelöst hat. Man hat ihn sogar vor Gericht gezerrt, weil er die Beteiligung der Wehrmacht an Mordaktionen nachgewiesen hat. Bestimmt gibt es Kreise, die ihm das nach wie vor verübeln. Worauf wollen Sie hinaus? Dörling ist ein Leitbild. Ein Leitbild der liberalen Republik. Man kann ihm nichts andichten. Ergo lässt man ihn eben über Walter Weiden stolpern. Sie meinen, Weiden wird angegriffen, um Dörling schachmatt zu setzen? Wer Dörling treffen will, muss Weiden versenken. Demnach vermuten Sie eine politische Kampagne. Bleiben Sie stehen. Riechen Sie mal. Sie haben Hunger. Aber erst will ich Ihnen noch was zeigen. Linker Hand erhob sich die wuchtige Front einer altersgrauen Kirche, ein imposantes Gemisch aus verschiedenen Stilrichtungen. Da drüben ist das Baptisterium. Das ist eines der ältesten nachantiken Bauwerke Frankreichs. Muffiger Geruch und Weihrauch erfüllten das Kirchenschiff. Der Raum lag nach rechts. Eine von 8 Säulen eingerahmte, achteckige Halle. Die Säulen trugen korinthische Kapitelle. Die 8 steht in der christlichen Mythologie für Neuanfang. Sie versöhnt das Irdische mit dem Himmlischen. Wieso die 8? Am 8. Tag nach Sabbat stand Christus von den Toten auf. 8 Tage später erschien er den Jüngern. Das Achteck vermittelt zwischen dem Quadrat, das Materie symbolisiert, und dem Kreis, der den Geist spiegelt. Zum ersten Male konnte ich mir Hannah als Dozentin vorstellen. Ein Pulk von Touristen drängelte sich durch das Eingangsportal. Lassen Sie uns abbauen. Geschafft. Dies war mein Beitrag zur Anhebung Ihres Bildungsniveaus. Ich bin Ihnen ewig zu Dank verpflichtet. Draußen war es noch warm. Die samtene Luft, geschwängert von bunten Düften, der sanfte Klang der Stadt und das Halblicht der blauen Stunde woben einen Kokon um uns. Trubel, leichte, friedvolle, von Sommerwärme, Lachen, Kichern und Küssen erfüllte Gegenwart. Hanna? Ja? Ich habe Frau und Tochter zu Hause. Gehen wir essen. Nach dem Diner mit Hanna fiel ich todmüde ins Bett. Morgen müssen wir die Adresse von Orias Schwester rauskriegen. Mir war nicht nach Schlafen. Chantals Verschwinden ergab einfach keinen Sinn. Sie hatte Weiß über das Rote Kreuz suchen lassen. Wo sind die Anfragen von vor über 60 Jahren archiviert? In Aarhusen vielleicht. Natürlich, in Aarhusen. Dort saß der internationale Suchdienst der Alliierten. Das kann ja heiter werden. Dort türmen sich kilometerlange Akten. Aber erstmal Orias Schwester. Ich wollte noch in den Blüten lesen, aber alles, was ich schaffte, waren die ersten 8 Seiten. Ich bin eine der Letzten hier. Alle echten Franzosen haben längst die Flucht ergriffen. Na, gucken Sie sich doch diesen Saustall mal an. Madame Clous' Adresse in Marseille hatte die Heimleitung anstandslos herausgerückt. Die alte Dame lebte in einem heruntergekommenen Apartmentblock aus den 60ern. Als mein Mann noch lebte, war dies ein hübsches, sauberes Viertel. Inzwischen ist es überschwemmt von Marokkanern und Senegalesen. Das Hausinnere war voller Müll und Graffiti und stank nach Urin. Dafür machte die kleine Frau, die uns im 5. Stock empfing, einen gepflegten Eindruck. Man kommt sich vor wie in der Kaspar von Alger. Das Treppenhaus, ein Bordell. Wer Geld hat, ist längst weggezogen. Die Araber sind Frankreichs Untergang. Madame Clouch geiferte noch eine Weile vor sich hin. Doch als wir auf den Nachlass von Henriat zu sprechen kamen, wurde sie verdächtig einsilbig. Ich weiß von nichts. Sofern die Auskunft des Altenheimleiters stimmt, ist Andreas Nachlass komplett an Sie gegangen, Madame Clouch. Ich habe nichts gekriegt. Gar nichts. Kannten Sie Chantal? Die hielt sich für was ganz Besonderes. Tagsüber in der Fischfabrik, abends die Grand Dame auf der Canebière. Und als sie zu singen anfing, da wurde es ganz schrecklich. Und dann gabelte sie auch noch diesen Staatenlosen auf, diesen deutschen Trauerkloß. Hatte keinen Sou und war so lebenstüchtig wie eine Makrele auf dem Trockenen. Wie hieß die Bar, in der Chantal sang? Trescoin. Was ist mit den Leuten von damals? Alle tot. Auch in ihrem Heimatdorf, in das sie mit Weiß nach der Flucht aus Marseille ging? Der Blick, den Madame Clouch mir zuschoss, verriet, dass dort mit Sicherheit noch Menschen anzutreffen waren, die sie kannten. Wie hieß das Dorf? Habe ich nie erfahren. Es war offensichtlich, dass sie log. Und so wie sie mich musterte, war ihr anscheinend auch klar, dass es mir klar war. Bedauere, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann, aber es gibt da noch ein paar alte Fotos. Sie holte einen Schuhkarton, kramte darin rum und fächerte etwa 2 Dutzend Fotografien vor uns auf. Überwiegend kleinformatige Schwarz-Weiß-Abzüge mit gezackten Rändern. Das da ist Henriat. Die Aufnahmen stammten aus den Jahren 1940 bis 1966 und zeigten eine sympathische, lebenslustige Frau. Es folgten eine Reihe von Paaraufnahmen. Hier. Das muss Weiß sein. Mit Chantal. Weiß trug das Haar zurückgekämmt, was eine hohe Stirn betonte. Dunkle, tiefliegende Augen und einem schmalen Gesicht. Er sah nicht übel aus, wirkte aber eigenartig verloren. Gefallen Ihnen die Bilder? Wie? Ich lasse sie Ihnen für 500. Alle zusammen. Für 500. Ein ausgezeichneter Preis. Was wissen Sie von Ihrem Sohn? Dem Bastard. Chantals und Erichs Sohn. Lebt er noch? Vielleicht. Ist ja möglich. Madame Clouch, Es ist wichtig. Wie wichtig? Wichtig genug, um diese Fotos zu kaufen. Aber nur, wenn Sie uns dafür seinen Namen und Adresse verraten. Ich müsste mich erst erkundigen. Das kostet 1 oder 2 Tage. Gut, einverstanden. 750, mit der Zusatzinformation. Abgemacht. Das gibt's doch gar nicht. Die Frau ist über 80. Ich habe sie unterschätzt. Und jetzt, was tun wir jetzt? Wir haben nichts. Wir haben eine Menge. 2 voneinander unabhängige Zeugen. Der Heimleiter und die Schwester der Verstorbenen sagen aus, dass Henriat nichts hinterlassen hat. Nichts, was auch nur entfernt an ein Typuskript erinnert. Und? Folglich sind die Angaben darüber, wo die Papiere aufgetaucht sein sollen, falsch. Ausgezeichnete Nachrichten für Walter Weiden. Wenn Sie das so sehen, ist Ihr Auftrag ja erfüllt. Warum gucken Sie dann so skeptisch? Vielleicht will ich noch nicht sofort zurückfliegen. Ach ja? Ich frage mich, wie jemand, der so eine brillante Fälschung abliefert, so dumm sein kann, sie durch eine derart leicht zu enttarnende Lüge zu diskreditieren. Außerdem will ich Chantals Sohn sprechen. Und das ist... Das ist alles? Bleiben Sie dran. Selbst wenn es dauert. Am anderen Morgen, auf der Fahrt nach Kap Couronne, rief ich Meinhard Dörling an. In Gedanken war ich immer noch bei dem zauberhaften Abend, den ich mit Hannah gestern verbracht hatte. Wir müssen Chantals Sohn finden. Rufen Sie mich an, sobald Sie mehr wissen. Der Strand am Kap Couronne war trotz des Wochenendes nicht völlig überfüllt und das Meer wunderbar kühl. Ich schwamm weit hinaus, ließ mich treiben und sah den Frachtern zu, die über den Horizont krochen. Es gibt kein Happy End. Jede harmlose Erklärung für Chantals Verschwinden ist reines Wunschdenken. Eigentlich war ich hierher gefahren, um auszuspannen. Warum war der Absender so nachlässig beim Legen einer falschen Spur? Vielleicht ist es ihm egal, wie gut oder schlecht die Spur ist. Hauptsache, sie ist falsch. Natürlich. Er verlässt sich darauf, dass Weiden die Authentizität der Kopien keine Sekunde anzweifelt. Weil er weiß, dass sie echt sind. Hier regnet's total. Heute früh waren 18 Grad. Wettertechnisch verpasst du gar nichts. Ich komme gerade vom Baden. Wie schön für dich. Wann kommst du wieder? Mittwoch oder Freitag. So spät? Wir müssen uns um Annas Impfungen kümmern. Die sind überfällig. Und außerdem, du fehlst mir. Wie war dein Tag gestern? Wieso hast du nicht mehr angerufen? Riecht nach Duftkampfstoffen. Hier war jemand. Es dämmerte bereits, als ich in meine Pension in Aix ankam. Verdammt. Alles schien wie zuvor. So wie ich es verlassen hatte. Es waren winzige Details, die verändert waren. Die Jacke hing über dem einzigen Stuhl, die Hemden auf der Stange im Schrank hingen in der richtigen Reihenfolge, aber sie waren eine Spur nach links verschoben. Und dann dieser Gestank. Irgendein billiges Rasierwasser. Ein kühler Schauer erfasste mich. Das Schloss ist antik. Eine Sekundensache. Warum sollte jemand bei dir einbrechen? Nach dem gestrigen Abend in der Bar waren wir dazu übergegangen, uns zu duzen. Wir haben keine Papiere, keine Spuren. Nicht mal den Namen von Chantals Sohn. Das Nutzerverzeichnis in der Bibliothek weist auch nichts aus. Mittlerweile glaube ich, die Papiere haben nie existiert. Das sehe ich auch so. Und warum dringt dann irgendwer bei dir ein? Um mich glauben zu machen, ich sei auf der richtigen Spur. Das ist mir zu hoch. Es wäre nicht das erste Mal, dass man einen nützlichen Idioten losschickt, um etwas zu finden, das es nie gegeben hat. Wozu? Als Ablenkungsmanöver. Weil das den fiktiven Papieren Glaubwürdigkeit verleiht. Wer sollte daran Interesse haben? Jeder, der mich von der richtigen Spur ablenken will, damit ich nicht woanders suche. Das heißt, wir fahren morgen nicht nach Marseille? Wir fahren. Wegen Chantal. An der bist du also noch interessiert? Klar. Was ist mit dem Typuskript? Sollte es überhaupt existieren, stammt es nicht aus der Hinterlassenschaft von Oria. Demnach hältst du es für gefälscht. Das habe ich nicht gesagt. Dieser Scheißverkehr. Nach langem Suchen hatte ich endlich einen Parkplatz unweit des Bahnhofs gefunden. Ich war mit Hannah im Zentrum verabredet. Sie wollte zuvor noch was erledigen. Komm sofort nach Sanary. Es ist extrem wichtig. Ich warte im Café am Hafen. Hannah. Ich versuchte, sie zurückzurufen, aber ihr Telefon war abgeschaltet. Verdammter Mist. Ich nahm die Landstraße nach Cassis. Tief unter mir sah ich die Klippen, umbrandet von einer Orgie aus Weiß, Türkis und Azur. Der Escalator folgt mir schon eine ganze Weile. Hinter der getönten Scheibe des bulligen SUV konnte ich erkennen, dass die beiden Insassen dunkle Angeberbrillen trugen. Der Escalade blendete auf, setzte zum Überholen an. Muss der Schwachkopf sich unbedingt diese Stelle aussuchen? Weiter vorn war eine Linkskurve. Wir lagen fast parallel, als ich sah, dass der Beifahrer die Seitenscheibe heruntergelassen hatte. Er hielt etwas Schwarzes in der Hand, das auch auf den zweiten Blick nicht wie ein Handy aussah. Sie haben Hannah gezwungen, mir eine SMS zu schicken. Plan B, mein Abgang, getarnt als tragischer Unfall. Aber warum? Ich zog den Citroën nach links, sodass ich aus der Schusslinie kam. Mein Verfolger bremste instinktiv ab. Ich gewann gute 10 Meter. Was soll diese Scheiße? Hier geht es um das Verschwinden einer Frau vor weit über 50 Jahren. Den Ruf eines Autors. Das sind doch Peanuts. Obwohl der Citroën leichter war, hatte seine Maschine nicht genügend Biss. Der Cadillac hing schon an meinem Heck. Ich will nicht auf französischer Erde sterben. Ich will noch eine Weile mitspielen. Geh in die Eisen, Junge. Gleich erwischt dich der Fels. Ich peitschte die Tachonadel auf 140, fuhr übertourig. Rätselhafterweise blieb die Straße leer. Kein Gegenverkehr. Gespenstische Mittagspause. Geisterfiesta. Auf einem Teilstück war die Strecke fast gerade gewesen. Jetzt wurde sie wieder abschüssig. Ich verliere das Rennen. Bei der nächsten Kurve fällt das Beil. Das ABS des Citroëns war nicht so hervorragend austariert wie das des Cadillacs. Er fauchte an mir vorbei. Er war schon fast an der Kurve, als ein 18-Tonner um die Felsnase fegte und sich wie eine Woge vor ihm auftürmte. Der Mann im Laster war angeschnallt und kreideweiß. Immerhin schaffte er es ohne Hilfe aus dem Wrack. Die beiden Jungs im anderen Auto waren nicht angeschnallt. Der auf der Fahrerseite hing blutüberströmt über dem verzogenen Steuer. Sein Nachbar saß ohne Brille, zurückgelehnt. Sein Kinn war hinabgesackt, der Mund stand offen. Genickbruch. Es gibt nichts mehr zu tun. Ohne lange nachzudenken, nahm ich die Waffe, die er locker in der angewinkelten Hand trug. Dann trat ich auf den Steinsims. Etwa 200 Meter in die Tiefe. Gut 17 Sekunden freier Fall. Das war knapp. Ein Mann, von dem ich nicht viel halte, hat mal zu mir gesagt, wenn du dich bei Gott bedanken willst, kannst du das auch beim Pinkeln tun. Das ist ihm oder ihr vermutlich egal. Ich probierte es aus. Ich werde meine Tochter wachsen sehen. Mit ihrer Mutter alt werden. Ich lebe. Eins zumindest verdankte ich den zwei toten Burschen. Conny und Anna waren mir jetzt näher als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt der Reise. Warum hast du nicht angerufen? Mir stockte der Atem. Hannah lag im Liegestuhl auf der Terrasse, neben sich ein Buch, und reckte mir dösend ihre bloßen Füße entgegen. Hast du meine Nachricht gekriegt? Welche Nachricht? Na, die in der Pension, die ich für dich hinterlegt habe. Wirklich saublöd. Ich hab's erst in Marseille gemerkt, als ich dir sagen wollte, dass ich vor dem Amt auf dich warte. Was wolltest du mir denn mitteilen? Dass ich mein Handy verloren habe. Heute Morgen wahrscheinlich im Zug. Ich habe fast eine Dreiviertelstunde gewartet. Dann bin ich allein ins Amt. Es gibt keine Unterlagen über Chantal. Du hast dein Handy nicht verloren. Man hat es dir geklaut, um mir eine SMS zu schicken und mich auf die Küstenstraße nach Cassis zu locken. Was sagst du da? Zieh dich an. Ich erkläre es dir unterwegs. Die Männer sind also tot. Mein Gott. Sie wirkte blass unter ihrer Bräune. Wieso? Wozu? Wer tut sowas? Das ist doch völlig irrsinnig. Ich muss weg von hier. Sonst bringe ich dich noch in Gefahr. Mich? Ich weiß von gar nichts. Das wird dir wenig nützen. Fantastische Aussichten. Was soll ich jetzt tun? Zur Polizei gehen? Mein Zimmer war unberührt, genauso wie ich es verlassen hatte. Jakob, wo bist du? Wie geht's dir? Ein Ex. Wie geht's euch? Gut. Ich wollte gerade mit Anna und Bruno auf den Werder. Ich brauche die Nummer von Reinhard. Bist du in Schwierigkeiten? Ich muss ihn was fragen. Erzähl ich dir später. Sie nannte mir zwei Nummern. Pass auf dich auf, Jakob. Ich liebe dich. Das Packen dauerte keine 3 Minuten. Danach verabredete ich mich mit Reinhard. Die Rechnung hatte ich bezahlt. Ich saß in den Startlöchern. Mach dich busy und halt dich nicht damit auf, den Helden für diese Braut zu spielen. Ich hatte ihn gleich erkannt. Er hatte sich mit seinem Hawaii-Hemd optisch zwar angepasst, doch er sah eben eher nach Dithmarschen aus. Vierkantkopf, volles strohblondes Haar, helle Augen und ein breites, rotwangiges Gesicht. Schick sie in Urlaub, weit weg. Das also ist Reinhard, der ehemalige Lohnkeller. Mensch, wenn das wirklich so gelaufen ist, ist es ein Wunder, dass du hier noch sitzt. Ich muss wissen, wieso. Sonst bin ich spätestens in Hamburg fällig. Zähe Scheiße. Okay. Wer hatte den Job gegeben? Also berichtete ich ihm. Nachdem ich geendet hatte, wollte er wissen, wie Hannah aussah. Gut gebaut? Ja. Wieso? Hast du sie gepoppt? Nein. Aber du hättest gern. Junge, Junge. Okay, die Sache mit dem Handy ist schräg. Aber Mensch, die Frau arbeitet an der Universität in Aix. Die ist nicht der Typ. Hier ist mein Handy, ruf sie an. Sie dürfte kaum so blöd sein, ihr Handy jetzt noch zu benutzen. Probier es aus. Vielleicht hält sie dich für so blöd, dass du es gar nicht erst versuchst. Sie hielt mich für so blöd. Beim zweiten Klingeln ging sie ran. Ich unterbrach die Verbindung. Bingo. Guck nicht so, Mensch. Du hast eben im Schwanz gedacht. Kommt vor. Wir sind alle bloß Testosteronknechte. Der Testosteronknecht wäre jetzt am liebsten aufgesprungen, nach Ex gegeigt, hätte Hannah auf ihr Bett geworfen und die Fakten aus ihr herausgevögelt. Eine Welle aus Wut, Scham und Hass durchflutete mich. Alle Achtung. Das Biest hat mich sauber abgelenkt. Fahr nach Hamburg zurück. Sonst merkt sie, dass du es geschnallt hast und warnt die andere Braut. Da ist noch was. Die Frau, von der wir die Fotos haben, wollte uns den Namen des Dorfes nennen, in dem der Sohn aufgewachsen ist. Falls sie das rausrückt, muss jemand checken, ob der Sohn echt ist. Gebongt. Besorg mir den Namen. Was ist mit deinen Auslagen? Du zahlst einen Kaffee. Voll auf den Leim gegangen. Ein triebblinder Depp. Verhakte Blicke, lüsterner Augenaufschlag, beiläufige Berührungen. Aber wozu das Theater? Hannah muss in Absprache mit Valerie Weiden vorgegangen sein. Aber woher, verdammt nochmal, hatten sie den Kontakt zu den Killern? Ich stand am Hafen, genoss die warme Abendluft und spürte, wie das Adrenalin durch meinen Körper schoss. Aber es existierte noch ein Gefühl neben der Wut. Ich schäme mich. Ein früherer Auftragskiller hatte mir einen heilsamen Erkenntnisinfarkt beschert, und lehnte es ab, für seine Hilfe Geld zu nehmen. Aus seinem Ehrgefühl heraus. Ich bin der Typ von Conny. Und auf Conny lässt er nichts kommen. Die hat seine Schwester aus dem Dreck gezogen. Das gibt's also auch noch. Loyalität. Ehre. Voilà. C'est tout. Ich hatte Madame Cloche überfallen. Jetzt schob sie mir den Karton zu und streckte ihre Hand aus. Und der Name des Sohns? Wie viel? 1000. Ihre Freundin hat schon zugestimmt. Wir hatten 750 vereinbart. Bevor sie ihre Mundwinkel verzog, nahm ich die Waffe aus dem Bund und legte sie auf den Tisch. Ich habe nicht viel Zeit. Denken Sie nach, Madame. Hier. Bertrand Mauriac, 11 Avenue Jean Moulin, Le Pradé. Wo ist das? Bei Toulon. Wie können wir den Namen verifizieren? Er ist es, Monsieur. Ich schwöre bei allen Heiligen, dem Grab meines verstorbenen Mannes. Rufen Sie ihn an. Madame Cloche hockte wie gelähmt auf ihrem Stuhl. Ich nahm den Karton und ließ das Geld liegen. Endlich. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich hatte Reinhard informiert und war mit gemischten Gefühlen zu ihr gefahren. Die Innigkeit ihrer Begrüßung brachte mich wieder durcheinander. Und wenn es doch eine harmlose Erklärung für alles gibt? Was hast du erreicht? Nichts. Ein Reinfall. Der Typ hat mir geraten, schleunigst abzuhauen. Genau das solltest du auch tun. Ich habe schon gepackt. Es tut mir wirklich leid. Immerhin habe ich noch einen Menschen bei der Hamburger Staatsanwaltschaft erreicht. Er wird sich kümmern, wenn ich mich nicht bis morgen Abend bei ihm melde. Er hat auch deinen Namen und alle Fakten. Nur für alle Fälle. Wer ist der Mann? Dr. Axel Hinrichs. Ein Mann mit exzellenten Verbindungen. Er hat mir schon häufiger geholfen. Staatsanwalt? Ja. Und du? Was hast du jetzt vor? Ich sehe zu, dass ich das Land schleunigst verlasse. Ich wartete 3 Atemzüge, um ihr die Chance zu geben, mir mein schlechtes Gewissen abzukaufen oder was zu sagen. Sie schwieg und knetete die Hände. Es wird Zeit. Beim Abschiednehmen kommt man sich ein letztes Mal nahe. Es ist der letzte Eindruck, ein Resümee der Begegnung, das Bindung beschwört und Fremdheit entlarvt. Ich umarmte sie. Was soll das? Sie hatte merklich gezuckt, als ich die Waffe aus dem Bund zog. Die lasse ich dir da. Ist besser als nichts. Ich hielt den Lauf von ihr weg, mit der Mündung zum Boden, zeigte ihr, wie sie sie zu halten hatte. Unsere letzte Berührung. Ruf mich an, wenn du in Brest bist. Und benutz bitte nur öffentliche Fernsprecher. Ich drehte mich auf dem Absatz um. Mein Rücken brannte. Sie hat bemerkt, dass ich Angst habe. Aber sie weiß nicht, wovor. Diese Runde geht an mich. Kein Tag für Helden. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Christoph Ernst. Bearbeitung Susanne Hoffmann. 1. Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Jakob Fabian, Hans-Werner Meyer. Meinhard Dörling, Peter Striebeck. Walter Weiden, Uwe Friedrichsen. Conny Fabian, Katja Danowski. Hanna Waag, Astrid Meierfeld. Celeste Renard, Gisela Trove. Madame Cloche, Katharina Matz. Valerie Weiden, Ulrike Grote. Dorothee Dörling, Marina Galitsch. Jan-Peter Heinzen, Samuel Weiß. Markus Dörling, Felix Kramer. Sowie in weiteren Rollen Anne Moll, Christian Redl und Uwe Rode. Komposition Hans Schüttler. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Ulrich Lampen. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010.